Fräulein Smillers Gespür für Schnee. Nach dem gleichnamigen Roman von Peter Hück. Hörspielbearbeitung Valerie Stiegele. Schon möglich, dass ich es nicht geschafft habe, mein eigenes Leben sonderlich clever einzurichten. Aber ich bin im Dasein mit etwas verankert, das feststeht. Und die Gewissheit, dass es ein Oben und Unten gibt, verlässt mich nie. Oder fast nie. Deshalb hat es seine Grenzen, wie weit die Welt aus den Fugen geraten kann, bevor ich es entdecke. Alles hat mit Jesaja angefangen. Dem kleinen 9-jährigen Jungen, der aus Grönland stammte, so wie ich selbst. Den ich geliebt habe und der jetzt tot ist. Seine kleine dunkle Gestalt liegt mit angezogenen Beinen vor den alten Speicherhäusern unten am Wasser. Das Gesicht im Schnee und die Hände um den Kopf, als wollte er sich abschirmen gegen die Scheinwerfer des Polizeiautos. Auch jetzt noch, im Tod, hat er etwas Abgewandtes, das kein Mitleid zulässt. Ich habe ihn gefunden. Hier auf dem Pflaster. Er ist vom Dach gefallen. Selbst jetzt, wo der Mechaniker im Schnee hockt, seine Knie umklammert hält und sich in seinem Schmerz hin und her wiegt, wirkt er noch wie ein großer Bär. Jesaja! Er ist tot. Einfach tot. Er war nur noch so klein. Das ist eine Grausamkeit. Heul nicht, Peter Feul. Putz dir die Nase. Es ist das erste Mal, dass ich den Mechaniker duze. Er wohnt im gleichen Haus wie ich, einer vorfabrizierten Betonschachtel des sozialen Wohnungsbaus, direkt am Hafen von Kopenhagen. Hier wohnen nur Leute wie Jesajas Mutter, für die der Staat aufkommt oder der Mechaniker, der nehmen musste, was er kriegen konnte, oder Randexistenzen wie ich. Verlierer eben. Er war noch so klein. Aber wir waren trotzdem Freunde. Du musst das wissen, Smilla. Die allerbesten Freunde waren wir. Der Mechaniker hat es aufgegeben, sich die Augen zu trocknen. Sein Gesicht ist eine Maske aus Schleim. Die allerbesten Freunde. Ich sage nichts mehr. Worte können am Schmerz wenig ändern. Worte können an allem wenig ändern. Ich lasse ihn allein und gehe zum Speicherhaus hinüber, das sicher so hoch ist wie ein 7- oder 8-stöckiges Wohnhaus. An der Giebelseite steht ein Gerüst, weil irgendetwas repariert wird. Während der Krankenwagen mit Jesaja sich durch den Spätnachmittagsverkehr arbeitet, steige ich hinauf. Das Dach ist ganz hell. Eine große verschneite Fläche. Darauf die Spuren von Jesaja. Er hat immer Turnschuhe getragen, auch im Winter. Wo ich jetzt stehe, ist er in den Schnee hinausgetreten. Seine Spuren laufen schräg auf die Dachkante zu und führen daran entlang weiter. Vielleicht 10 Meter. Dann schlagen sie einen Haken. Danach führt die Spur direkt vor zur Kante, von wo aus er... Ach, hier sei er. Und dann spüre ich, wie mitten in meiner Verzweiflung etwas aufbricht. Eine Einsicht. Die Erkenntnis, dass etwas nicht stimmt an diesem Tod. Ich muss die ganze Zeit über ein weitreichendes Abkommen mit Jesaja gehabt haben, dass ich ihn nicht im Stich lassen werde. Niemals. Auch jetzt nicht. An einem bleiern, feuchten Augusttag vor 1,5 Jahren bin ich Jesaja zum ersten Mal begegnet. Es war so ein Tag, an dem man nach dem Sinn des Lebens fragen und die Antwort bekommen könnte, dass es keinen gibt. Als ich heimkam, krauchte auf der Treppe irgendetwas herum. Erst glaubte ich an Hund. Dann sah ich, es ist ein Kind. Hau bloß ab, du Rotzwerg. Hau doch selber ab, scheiß Grönländerin. Nur wenige Dänen sehen es mir an, dass ich eine Inuit bin. Dieser kleine Junge schaut mich mit einem Blick an, der unmittelbar trifft, was er und ich gemeinsam haben. Schon möglich, dass ich mein Leben nie mit Kindern beschwert habe, weil ich unter anderem zu viel darüber nachgegrübelt habe, weshalb die Menschen den Mut verlieren, sich direkt anzuschauen. Du heißt Smilla Jaspersen und wohnst im 4. Stock. Liest du mir was vor? Verpiss dich. Magst du keine Kinder? Ich fresse Kinder. Salubutit. Ich lüge? Du lügst. Am selben Abend noch klingelte es bei mir. Und da stand er. Trat in die Wohnung ein und in mein Leben, um eigentlich nie mehr daraus fortzugehen. Oft kam er jeden Tag. Am liebsten bei Einbruch der Dunkelheit, wenn der Tag vorbei war, es kein Essen für ihn zu Hause gab und seine Mutter wieder einmal sinnlos betrunken war. Er beklagte sich nie. Eine Stunde oder länger konnte er bei mir auf dem Sofa sitzen, ohne zu sagen, dass er Hunger hatte. Gefesselt von einer extremen, fast stupiden grönländischen Höflichkeit. Smilla? Mhm. Wie alt ist der Urochse nochmal? 40.000 Jahre. Dann stirbt er sicher bald. Smilla? Wenn du stirbst, Smilla, krieg ich dann deine Haut? Ja, klar. Smilla, können wir nicht zusammen nach Grönland zurückgehen? Nein, können wir nicht. Grönland ist kaputt. Hoffnungslos. In Ordnung. Aber du könntest mir etwas über Grönland vorlesen. Ja, später. Glaubst du, dass ich heute Nacht hier schlafen kann, Smilla? Ja, klar. Solange er wach war, hat er mich nie berührt. Er erwies keine Zärtlichkeiten und bat auch nie darum. Doch im Lauf der Nacht rollte er ab und zu im Tiefschlaf zu mir herüber und blieb dann so liegen. Und ich fühlte die leise Berührung seiner Haut wie den Flügelschlag von Nachtfaltern. In diesen Nächten schlief ich sehr leicht. Oft lag ich einfach wach und dachte, die Luft, die ich jetzt einatme, hat er gerade ausgeatmet. Institut für arktische Medizin steht an der Glastür. Das Büro hat Panoramafenster mit Aussicht über ganz Kopenhagen. Nehmen Sie Platz, gnädige Frau. Sie sind Grönländerin? Professor Leuen, um die 70, sonnengebräunt, 1,85 Meter gut polierte ärztliche Selbstsicherheit. Ja, zur Hälfte. Meine Mutter stammt aus Thule. Er macht den Eindruck, als gäbe es über seinem Kopf nur noch den blauen Himmel und den lieben Gott. Man hat mir gesagt, dass Sie die Untersuchung an Jesaja Christiansen leiten, Professor Leuen. Ich würde gerne wissen, woran ist er gestorben? Aber meine Liebe, der Junge ist schließlich aus einer Höhe von fast 30 Metern gefallen. Hat es Spuren von Gewaltanwendung gegeben? Nicht die geringste. Es ist immer interessant, Europäer der Stille zu überlassen. Für sie ist sie eine Leere, in der die Spannung steigt und ins Unerträgliche wächst. Gewaltanwendung? Wie kommen Sie denn auf so eine Idee? Laut Polizeibericht ging aus den Spuren ja deutlich hervor, dass der Junge allein auf dem Dach spielte, als das Unglück passierte. Kann man den Obduktionsbericht einsehen? Verzeihen Sie, aber Sie würden ihn sowieso nicht verstehen. Und was Sie verstehen könnten, würden Sie nicht mögen. Leuen lehnt sich entspannt zurück. Ich stehe auf und ziehe meine Handschuhe an. Rufen Sie ruhig wieder an, wenn Sie noch Fragen haben, gnädige Frau. Wir alle haben unsere Phobien, Herr Professor Leuen. Irgendetwas, wovor wir richtig Angst haben. Ich habe meine und Sie haben bestimmt Ihre. Wissen Sie, was Jesajas Phobie war? Die Höhe. Er ging die Treppe ganz normal bis zum ersten Stock und von da ab kroch er. Mit geschlossenen Augen. Mit beiden Händen am Geländer. Schweiß auf der Stirn. Stellen Sie sich vor. Jeden Tag. 5 Minuten brauchte er bis zum 3. Stock. Seine Mutter hatte schon, bevor sie einzogen, dringend um eine Wohnung im Erdgeschoss gebeten, aber Sie wissen ja, Wenn man Grönländer ist und Sozialhilfeempfänger. Tatsache ist, der Junge war auf dem Dach. Ja, das war er. Und ich frage mich in meinen schlaflosen Nächten, was ihn da hinaufgebracht hat. Am gleichen Tag noch bekomme ich Besuch von der Polizei. Kommissar Raven, ein kleiner Mann in einem sehr großen, grauen Mantel mit gepolsterten Schultern. Aber er hat wache, aufmerksame Augen. Sie hingen wohl sehr an dem kleinen Jungen. Ja. Wollen Sie mir vielleicht irgendetwas erzählen, was Ihnen aufgefallen ist? Da waren, ja, also Jesajas Spuren im Schnee. Ganz eindeutig Beschleunigungsspuren. Beim Absprung von Schnee oder Eis dreht sich das Fußgelenk. Wenn man die Bewegung sehr schnell macht, gibt es einen kleinen Rutscher nach hinten. Wie bei jedem Kind, das im Schnee spielt, vermutlich. Ja, wer daran gewöhnt ist, im Schnee zu spielen, wie Jesaja, macht keine solche Spuren. Interessant. Aber auch ein bisschen vage. Einem Außenstehenden könnte man das nur schwer verständlich machen. Er hat recht. Schneelesen ist wie Musik hören. Als es mir zum ersten Mal passierte, war das ein Gefühl, als sei ich wach, während alle anderen schliefen. Es bestand zu gleichen Teilen aus Einsamkeit und Allmacht. Ich habe ein Gespür für Schnee. Als Kind in Grönland hat mich meine Mutter, die Robbenfängerin war, bei Nebel oder in einem Schneesturm immer auf den ersten Schlitten gesetzt. Ich fand den Weg zurück mit einer so absoluten Sicherheit, als würde ich von einem Draht gezogen. Was meinen Sie denn, was sich abgespielt hat? Warum ist der Junge auf dem Dach herumgelaufen? Ich glaube, jemand war hinter ihm her. Hat ihn aufs Dach hinauf verfolgt. Ich werde den Fall unter diesem Gesichtspunkt noch einmal gründlich durchgehen. Und dann macht Raven seinen großen Fehler. Inzwischen würde ich vorschlagen, verhalten Sie sich ruhig. Versuchen Sie nicht mehr auf eigene Faust zu recherchieren. Professor Loyn hat uns von Ihrem Besuch heute Morgen bei ihm erzählt. Jetzt weiß ich, ohne auch nur den Schimmer eines Zweifels, dass etwas nicht stimmt. Im Leichenschauhaus hebt der Gerichtsmediziner das Laken von Jesajas Gesicht. Jesaja sieht so intakt aus, als habe man nur ganz vorsichtig Blut und Farbe abgelassen und ihn dann schlafen gelegt. Sie haben den Jungen gekannt? Ich war mit der Familie befreundet. Besonders mit ihm. Ach was, ich habe ihn geliebt. Schreckliche Geschichte. Ich habe selber Kinder. Wissen Sie, ob es ein Arzt war, der ihn gefunden hat? Kein Arzt. Ein Mechaniker, der im gleichen Haus wohnt. Wieso fragen Sie das? Oh, nur so. Es hätte mich interessiert. Ich lasse mir von Jesajas Mutter, die ausnahmsweise nüchtern ist, sein Zimmer und seine Sachen zeigen. Mich treibt das unwiderstehliche Gefühl, dass irgendetwas übersehen worden ist. Danach gehe ich hinunter in den Keller, wo der Mechaniker seine Werkstatt hat. Ich war einmal hier unten, als die beiden in totaler selbstvergessener Konzentration arbeiteten. Zwei Handwerker, von denen einer den anderen erkannt hatte. Hast du sein Messer gesehen? Ha? Den Pumaskinner, den ich ihm mal geschenkt habe. Nein. Das ist ein Messer. Das war sein größter Schatz. Das hat Monate gebraucht, bis er begriffen hat, dass das wirklich seines war. Nein, das hat er immer versteckt. Ich setze mich auf Jesajas Schemel und versuche, mich in ihn hineinzudenken. Jesaja muss irgendwo ein Geheimfach gehabt haben. Alle Kinder brauchen sowas, was nur ihnen gehört. Schließlich entdecke ich hinter ein paar losen Steinen das Loch in der Mauer und darin eine Zigarrenkiste, die Jesajas kostbarste Schätze enthält. Das Messer, eine Harpunenspitze, wie man sie an der grönländischen Küste findet, eine Tonbandkassette und ein Farbfoto von einem lachenden Mann, vermutlich sein Vater. Weißt du, wie Jesajas Vater ums Leben gekommen ist? Bei einer geologischen Expedition, glaube ich. An die Westküste Grönlands. Offenbar ein Unfall. Was für ein Unfall? Ich glaube, er hat was gegessen, was er nicht vertragen hat. Am nächsten Tag mache ich einen Besuch draußen in Frederiksberg, in einem der herrschaftlichen Apartmenthäuser. Elsa Lübing ist eine schöne alte Frau in einem langen weißen Wollkleid und sehr groß. Sie wirkt wie ein Engel aus poliertem Silber und frischer Sahne. Aber ein Engel von der Sorte, dem man es beruhigt überlassen kann, irgendetwas mit seinem Flammenschwert zu bewachen. Ich habe Ihre Privatadresse im Telefonbuch gefunden, Frau Lübing. Es geht mir um einen Brief, den Sie vor 2 Jahren noch für die Kryolith-Gesellschaft unterschrieben haben. Ja, ein Brief an wen? An Juliane Christiansen. Sie teilen ihr darin mit, dass sie von der Firma eine Witwenrente bekommt für ihren Mann, der bei der Grönland-Expedition im Sommer 1991 starb. Ja und? Sie haben in diesem formellen, korrekten Brief einen Satz an den Rand geschrieben, mit der Hand. Sie haben geschrieben: Es tut mir so leid, Ihre Elsa Lübing. Ich erinnere mich. Ein tragisches Unglück. Vor allem für den kleinen Sohn. Heißt er nicht Jesaja? Jesaja ist tot. Vor 2 Tagen vom Dach gestürzt. Wie furchtbar. Ich sah ihn nur ein einziges Mal. Damals habe ich begriffen, warum geschrieben steht, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich eingehen. Ich hoffe, seine arme Mutter findet zu Jesus Christus. Nur wenn er ganz unten in der Schnapsflasche anzutreffen ist. Christus ist überall. Auch da unten. Was für ein Unfall war das, an dem Jesajas Vater starb? Eine Lebensmittelvergiftung. Warum hat die Gesellschaft der Witwe eine Rente zuerkannt? War sie rechtlich dazu verpflichtet? Verpflichtet? Wohl kaum. War irgendetwas Besonderes an der Expedition? Warum interessieren Sie sich für die Vergangenheit, Fräulein Jaspersen? Ich glaube, dass Jesaja von jemand erschreckt und bis auf das Dach hinauf verfolgt wurde, von dem er dann heruntergefallen ist. Der Teufel aber tritt auf in vielerlei Gestalt. Nach einer dieser Gestalten suche ich. Kann ich den Expeditionsbericht sehen? Bis zu meiner Pensionierung war ich bei der Kryolith-Gesellschaft angestellt. 45 Jahre lang. Ich war immer eine loyale Mitarbeiterin. Ich bin heute noch als Beraterin für die Gesellschaft tätig. Sie blickt müde und zerquält vor sich hin. Plötzlich wird etwas wie Gebrechlichkeit sichtbar. Ich habe eine Angewohnheit. Wenn ich im Zweifel bin, was ich tun soll, schlage ich aufs Geratewohl die Bibel auf, um einen Wink zu bekommen. Ein kleines Spielchen zwischen Gott und mir, wenn Sie so wollen. Ich werde das auch jetzt tun. Die Offenbarung. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Wir schauen einander an. Die Schlüssel des Totenreiches. Wie weit wollen Sie gehen? Soweit ich muss. Mir ist angemessen feierlich zumute, als Elsa Lübing einen der zweifellos sehr wenigen Regelverstöße ihres Lebens begeht und mir die Schlüssel zum Archiv der Kryolith-Gesellschaft aushändigt, in dem die Expeditionsberichte aufbewahrt werden. Der Safe hat einen 6-ziffrigen Code. 17 05 57. Es ist das Datum, an dem ich seinerzeit zur Leiterin der Buchhaltung ernannt wurde. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Es schneit. In der Sprache, die nicht mehr die meine ist, heißt der Schnee Kwanik. Er legt eine Decke über Jesajas Sarg, damit er nie mehr frieren muss. Vielleicht ist es das, was mir Jesaja gegeben hat. Das Gefühl von Sinn. Das Bewusstsein, dass sich durch mich und dann durch ihn ein Rad mit einer großen und notwendigen Bewegung weiterdreht. Jetzt besteht der Sinn darin, zu verstehen, warum er gestorben ist. Smilla. Etwas Warmes legt sich um meine Schultern. Der Mechaniker hat seinen Mantel ausgezogen und ihn mir umgehängt. Er reicht mir bis zu den Füßen. Weißt du, Jesaja hätte es schaffen können. Er hätte Dänemark in sich aufnehmen und trotzdem Grönländer bleiben können. Es sind nur wenige Leute bei Jesajas Beerdigung. Fast alles Grönländer. Ein Mann mit einer goldenen Brille spricht nach dem kurzen Ritual eindringlich auf den Pfarrer ein. Etwas an diesen beiden Gestalten nebeneinander lässt das Bild stocken und sich im Gedächtnis festsetzen. Als wir den Friedhof verlassen, liegt Jesajas Grab offen hinter uns. Der Mechaniker und ich gehen nebeneinander nach Hause und ich erzähle ihm von den Spuren im Schnee. Der Gerichtsmediziner hat seinen freien Nachmittag. Ich melde mich telefonisch bei ihm an und es scheint ihn kaum zu verwundern, dass ich ihn zu Hause aufsuchen will. Also, was wollen Sie von mir? Seit unserem ersten Gespräch, Dr. Lagermann, muss ich darüber nachdenken, warum Sie mich gefragt haben, ob es ein Arzt war, der Jesaja nach dem Sturz gefunden hat. Als ich ihn untersuchte, hatte der Junge am rechten Oberschenkel ein kleines Loch. Es muss entstanden sein, nachdem er schon tot war. Denn es hat keine Blutung gegeben und das Gewebe hat sich auch nicht mehr zusammengezogen. Und was bedeutet das? Ich fresse einen Besen, wenn nicht jemand eine Muskelbiopsie an dem Jungen vorgenommen hat. Muskelbiopsie? Was ist das? Eine Gewebeprobe wurde entnommen. Aber weshalb? Vielleicht der Notarzt? Habe ich auch gedacht. Das wäre zwar verdammt merkwürdig, aber wer sonst? Ich rufe ihn also an und erkundige mich. Ich spreche auch mit dem Aufnahmearzt im Krankenhaus. Beide schwören bei ihrer Seligkeit, dass sie nichts derartiges gemacht haben. Ja, aber wer dann? Es wurden schon Leute gefeuert, weil sie nur die Hälfte von dem dachten, was ich bereits gesagt habe. Er denkt laut, aber er hat sich schon entschieden. Professor Leuen war es. Er ist am frühen Morgen gekommen. Er kommt und geht, wie es ihm passt. Aber der Pförtner hat ihn gesehen. Er hatte keinen anderen Grund herzukommen. Er hat die Biopsie gemacht. Aber weshalb? Von wem wusste er überhaupt, dass Jesaja tot ist? Was ist Leuen für ein Mensch? Oh, ein sehr tüchtiger Mann, sehr erfolgreich in der Forschung, sehr, sehr ehrgeizig. Es reicht ihm nicht, der Klügste auf seinem Gebiet in Dänemark zu sein. Er will der Klügste auf der ganzen Welt sein. Was für ein Interesse kann so jemand wie er an der Leiche eines kleinen grönländischen Jungen haben? Leuen interessiert sich nur für spektakuläre Fälle. Die folgende Nacht verbringe ich im Archiv der Kryolithgesellschaft. Nach einigem Suchen halte ich den Bericht in der Hand, um den es mir geht. Die geologische Expedition nach Gela Alta, Juli-August 1991. 20 eng beschriebene Seiten. Dabei auch das Namensverzeichnis der europäischen Expeditionsteilnehmer. Alles macht einen korrekten Eindruck. Nichts, was erklären könnte, weshalb 2 Jahre später in Kopenhagen ein kleiner Junge vom Dach fällt. Mich beschleicht der Gedanke, dass ich Gespenster gesehen habe. Doch als ich den ärztlichen Bericht lese, weiß ich, dass das Ganze die Mühe wert gewesen ist. Johannes Leuen. Er war als Arzt mit auf der Expedition. Mich durchläuft das Gefühl, dass ich von nun an gut auf mich aufpassen muss. Als ich gerade gehen will, höre ich ein Geräusch. Ich lösche meine Taschenlampe. Jemand betritt vorsichtig den Safe-Raum. Ich packe fest zu und kippe ein Regal mit Ordnern in die Richtung der Tür. Oh. Ich leuchte mit meiner Lampe auf den gewaltigen Berg Mensch, der da unter dem Regal verschüttet liegt. Regal weg! Regal weg! Ich kann nicht atmen! Oh, der schwarze Peter! Wie kommst denn du hierher? Es dauert eine Weile, bis ich ihn unter dem Regal hervorziehen kann. Hey, ich habe Sehstörung. Ich glaube, ich habe eine Gehirnerschütterung. Auf diese Weise wissen wir wenigstens, dass du überhaupt ein Gehirn hast. Erst jetzt fangen meine Beine an zu zittern. Ich bringe im Archiv alles wieder in Ordnung, schleppe ihn zu seinem Wagen und fahre ihn heim. Zum ersten Mal betrete ich seine Wohnung. Sie ist hell, geschmackvoll und gemütlich. Ich brauche einen Schnaps. Du auch? Ja, ja. Seit 2 Jahren wohne ich nun im gleichen Haus wie der Mechaniker. Er hat meine Türklingel repariert und mein Fahrrad geflickt und ich habe ihm geholfen, einen Brief an die Hausverwaltung zu schreiben. Trotzdem weiß ich nichts von ihm. Ich bin dir gefolgt heute Abend, Miller. Ich habe nachgedacht über alles, was du gesagt hast. Über die Spuren im Schnee und so. Ich komme ihm nicht zu Hilfe. Wir wissen beide, dass ich Anspruch auf eine Erklärung habe. Jesaja und ich waren ja Freunde. Wir brauchten nicht viel miteinander zu reden. Wir verstanden uns auch so. Wir hatten Spaß. Wir haben gearbeitet. Jeder für sich, aber doch zusammen. Man muss einem langsamen Menschen alle Zeit der Welt lassen. Eines Abends sitzen wir wieder in der Werkstatt, wie immer. Und da höre ich, wie Petersen, der Hausmeister, sein Bier aus dem Keller holt. Seine Schritte, seine Stimme. Und zufällig sehe ich zu Jesaja rüber. Und der sitzt da ganz zusammengekrümmt, wie ein Tier. Er hat das Messer, das du ihm geschenkt hast, in der Hand, als wollte er zustoßen. Er zittert am ganzen Körper. Auch nachdem ich ihm gesagt habe, dass es nur Petersen ist, der zittert immer noch. Ich nehme ihn auf den Schoß, rede ihm gut zu. Er will nicht nach Hause. Hat bei mir geschlafen. Aber alle Viertelstunde ist er hochgesprungen, wie eine Feder, und hat gezittert und geweint. Und von dem Tag an hatte ich das Gefühl, dass er vor irgendetwas Angst hat. Ja, und weiter? Was du über die Spuren gesagt hast, das geht mir nicht aus dem Kopf. Also beobachte ich dich ein bisschen. Sehe, wie du heute Abend spät noch weggehst und fahr dir nach. So läuft das also zusammen. Du hörst was, siehst was, gehst hinterher, kriegst was an den Kopf. Ah, da sitzen wir nun. Nichts zum sich wundern. Alles ganz normal. Wir wissen, dass ich weiß, dass er lügt. Trotzdem erzähle ich ihm von Elsa Lübing und dem Bericht über die Expedition, bei der Jesajas Vater umgekommen ist. Er revanchiert sich. Es ist ein Tauschhandel von Informationen in tiefem gegenseitigem Misstrauen. Dann ist da noch der rote BMW. Ja, einmal im Monat hat er Jesaja abgeholt. Und wenn er ein paar Stunden später wieder zurückkam, immer im Taxi, da war er nicht ansprechbar. Ich habe herausgebracht, wem der Wagen gehört. David Wing heißt er. Hat eine Rechtsanwaltskanzlei in der Innenstadt. Vielleicht sollte man ihn sich mal anschauen. Vor allem Jesajas Mutter fragen, wohin Jesaja immer gebracht worden ist. Das habe ich schon gemacht. Und was sagt sie? Nichts. Sie hat die gleiche Angst wie Jesaja. Plötzlich spüre ich, wie müde ich bin. Will gehen. Er steht an der Tür, als wolle er mir den Weg versperren. Smila, weißt du, dass ich dich jetzt gern küssen würde? Ich lasse dir einen Teil des Expeditionsberichtes da. Das ist eine gute Leseübung für deine Legasthenie, Peter Foyle. Ach, Smilla, wie kann ein so zartes und so hübsches Mädchen wie du nur so grob sein? Das Handelsregister ist in der Kampmannsgarde. Ich finde die gesuchten Unterlagen in einem dicken Aktenordner. Ja, bitte. Ich habe hier den Ordner mit dem Jahresabschluss 1991 der Kryolit AG Dänemark. Wie kann ich denn erfahren, wer die Aktionäre von dieser Gesellschaft sind? Hinten drin ist eine Liste. Laut Aktiengesetz müssen alle Anteile über 5% aufgeführt werden. Die Liste mit den Namen hat 14 Zeilen, Personen und Unternehmen durcheinander. David Wing und die Nationalbank. Seit einem Jahr neu dazugekommen, mit einem besonders hohen Anteil, eine Firma Geoinform. Kann man feststellen, wer hinter dieser Firma Geoinform steht? Weil Sie es sind, junge Frau. Hier, Greens dänische Fonds. Moment. Er schlägt für mich nach. Da haben wir es ja schon. Der Vorstand der Geoinform ist eine einzige Person. Ich schreibe mir den Namen auf einen Zettel. Als ich heimkomme, liegt im Briefkasten eine Vorladung aufs Polizeipräsidium. Ich bin neugierig und gehe gleich hin. Hinter dem Schreibtisch sitzt Kommissar Raven. Neben ihm ein sorgfältig gekleideter Mann mit Bürstenschnitt und einem harten Mund. Smilla Jaspersen, Kommissar Telling. Bitte nehmen Sie Platz, Fräulein Jaspersen. Raven holt einen Umschlag aus der Schublade. Smilla Kvavigak Jaspersen, geboren am 16. Juni 1956 in Qaanaaq. Mutter Ane Kvavigak, Robbenfängerin. Vater Moritz Jaspersen, Arzt. Ehe nach 3 Jahren geschieden. Mutter 1963 vermisst gemeldet, vermutlich auf der Jagd verunglückt. Sorgerecht für die Tochter geht auf den Vater über. Smilla Jaspersen besucht in Dänemark 8 Schulen und Internate. Sagten Sie 8? Ja, hier steht 8. Studiert Gletschermorphologie, Statistik und Mathematik. Kein Universitätsabschluss. Mehrere Reisen nach Westgrönland und Thule als Teilnehmerin an Expeditionen. Zahlreiche wissenschaftliche Aufsätze. In der Anlage befinden sich verschiedene Beurteilungen und Empfehlungen, aus denen hervorgeht, dass es sich bei Smilla Jaspersen um eine sehr selbstständige junge Frau mit ungewöhnlichen Fähigkeiten handelt, an die man sich mit Gewinn wenden kann, wenn man etwas über Eis wissen will. Besten Dank, sehr schmeichelhaft. Es gibt allerdings auch noch einige andere Auskünfte, Fräulein Jaspersen. Während der Schulzeit wurden Sie 6-mal von der Polizei gesucht und gefunden. 2-mal davon in Grönland. Sie wollen mir zeigen, was die Polizei kann. 3 Schulverweise. Dass Sie Zugang zu allen Archiven haben. Von der Universität Kopenhagen ohne Abschluss exmatrikuliert. Dass Sie sich jede Information über mich verschaffen können. Wegen politischer Tätigkeit mehrere Male inhaftiert. Dass ich durchsichtig bin für Sie. Zum Beispiel bei der Besetzung des Umweltministeriums durch den Rat junger Grönländer. Und dann gibt es da noch ein Gerichtsurteil wegen Verleumdung. Und im Zusammenhang damit Ausschluss aus der dänischen Gesellschaft für Gletscherkunde. Gibt es eigentlich irgendeine Institution in Dänemark, die Sie nicht rausgeworfen hat, Fräulein Jaspers? Soviel ich weiß, bin ich beim Einwohnermeldeamt noch immer registriert. Die Unterlagen zeigen das Bild einer Frau, die nie eine Ausbildung abgeschlossen hat, sich niemals anpassen oder einfügen konnte. Erstaunlicherweise ist es ihnen trotzdem gelungen, in 12 Jahren an 9 Expeditionen als Navigatoren teilzunehmen, bei denen geheimes militärisches Kartenmaterial, Satelliten- und Radaraufnahmen benutzt wurden. Ich kenne Grönland nicht. Aber ich denke mir, dass man, wenn einem das Leben misslungen ist, diese Tatsache dort im Eis besser verbergen kann. Ich schäme mich. Ich muss beinahe weinen. Haben Sie sonst noch etwas gegen mich? Allerdings. Wir haben etwas gegen Ihre nutzlosen und geradezu schädlichen Versuche, sich in die Untersuchung eines Falles einzumischen, der noch geprüft wird. Ach. Sie wissen, dass wir jederzeit eine Handhabe finden können, um Sie ins Kittchen zu stecken. In einer Einzelzelle. Einen Isolationsbunker, wann immer es uns passt. In einem kleinen Land wie dem unseren sind Sie ein Sicherheitsrisiko. Ich habe mir sagen lassen, dass eingesperrt sein in einem kleinen, schalltoten Raum, ohne Fenster, besonders unangenehm ist, wenn man in Grönland aufgewachsen ist. Sie haben es geschafft. Sie haben mich untergekriegt. Die grönländische Hölle ist der geschlossene Raum. Ich werde mich nicht einsperren lassen. Mit der Untersuchung von Jesajas Tod bin ich am Ende. Es ist Heiligabend. Seit ein paar Tagen habe ich mich nach und nach von der Welt abgenabelt. Dem Mechaniker gesagt, dass ich mit der ganzen Sache aufhöre. Jetzt bereite ich mich auf die ganz tiefe Depression vor, die kommen wird. Man kann mit einer Depression auf verschiedene Art und Weise umgehen. Ich mache es auf die grönländische Weise. Ich lege meine Niederlage unter das Mikroskop und schaue sie mir an. Hier sitzt Smilla. Hungrig, verschuldet, angealtert, misslungen, allein. Einmal klingelt es an der Wohnungstür. Ich weiß, es ist der Mechaniker, aber ich mache nicht auf. Später wird ein langer Streifen Pappe durch den Briefschlitz geschoben. Alles ist besser als Selbstmord. Ich habe ein Essen für dich gekocht, steht darauf. Jedenfalls sollte es da stehen. Es ist ihm gelungen, in dem kurzen Text 3 Schreibfehler unterzubringen. Trotzdem hilft es. Ich klatsche mir kaltes Wasser ins Gesicht und gehe die Treppe hinunter. Seine Tür ist offen. Peter Foyle? Ich wollte dir sagen, ich habe Angst. Ich fürchte mich vor dem, was passieren wird. Aber ich mache trotzdem weiter. Habe ich doch gewusst. Als ich am nächsten Tag bei Elsa Lübing zum Tee bin, hat sie einen Entschluss gefasst. Denn es ist nichts verborgen, das nicht offenbar werde. Markus Kapitel 4, Vers 22. Sie eröffnet mir, dass es bereits im Jahr 1966 eine frühere Expedition nach Gelaalta gegeben habe. Sie berichtet mir auch von ungeklärten Posten bei den Abrechnungen der beiden Expeditionen. Als ich meinen Chef darauf aufmerksam machte, wies er mich an, die Beträge so zu akzeptieren. Und weil er mein Chef war, habe ich es getan. Aber ich bin dadurch zum Mitschuldigen geworden. Ich habe die mir anvertrauten Talente nicht verwaltet. Vielleicht kennen Sie die Stelle in der Bibel, Fräulein Jaspersen? Sie scheint in mir eine Art himmlische Wirtschaftsprüferin zu sehen. Eine Person, die ihr und dem lieben Gott dabei helfen soll, eine noch offene Bilanz in ihrer fehlerfreien inneren Buchhaltung zu revidieren. Aber es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich habe herausgefunden, wofür die Beträge verwendet wurden. Für ein Schiff. Beide Male hat man unter dem Deckmantel der Kryolithgesellschaft ein Schiff geschartert. Ein Schiff? Wozu? Um etwas von Gelaalta nach Dänemark zu transportieren, das so schwer war, dass man dazu ein Schiff brauchte. Und was war das? Wissen Sie das auch? Nein. Übrigens hat es bei der Expedition von 1966 auch schon Tote gegeben. 2 der 8 Teilnehmer kamen um. Bei Sprengarbeiten. 1991 starben außer Jesajas Vater noch 5 andere Eskimos an Lebensmittelvergiftung. Gelaalta ist für Grönländer offenbar ein ziemlich ungesunder Aufenthaltsort. Wer war eigentlich Ihr Chef bei der Kryolithgesellschaft? Er heißt Wing. Er ist seit einem Jahr in Pension und hat jetzt eine eigene Anwaltspraxis. David Wing? Ja. Und war vielleicht sonst noch jemand, dessen Name Sie kennen, bei den beiden Expeditionen dabei? Ein Grönland-Experte. Professor Andreas Fiene Licht. Was für ein komischer Name. Darum habe ich ihn mir auch gemerkt. Persönlich kenne ich ihn nicht. Auf Wiedersehen, Fräulein Jaspersen. Gott sei mit Ihnen. Das hat außerhalb einer Kirche noch nie jemand zu mir gesagt. Möglicherweise habe ich es bisher auch noch nie so sehr gebraucht wie jetzt. Der Mann, der auf der Kassette spricht, die ich in Jesajas Zigarrenkiste gefunden habe, kann nicht sein Vater sein. Er spricht Ostgrönländisch, einen Dialekt, der für mich unverständlich ist. Beim Institut für Eskimologie wird mir als Experte für Ostgrönländisch der Kurator des Arktischen Museums genannt, das gerade eingerichtet wird. Eine Adresse im Südhafen, Liegeplatz 126. Der Südhafen ist eine Geisterstadt. Der Himmel hängt tief und grau herab. Auf dem Weg von der S-Bahn dorthin begegne ich keinem Menschen. Ungehindert gehe ich an Bord des riesigen, frisch renovierten Segelschiffs am Liegeplatz 126. Auch hier ist alles wie ausgestorben. Im Hintergrund führt eine Treppe ins Dunkle hinab, an deren Ende ein Mann auf eine Harpune gestützt steht. Er rührt sich nicht. Auch nicht, als ich dicht vor ihm bin. Jetzt sehe ich, dass es ein Eskimo ist. Nicht viel größer als ich. Ich klopfe ihm auf die Wange. Der ist aus Pappe. Aber ziemlich naturgetreu, nicht wahr? Verblüffend, ja. Guten Tag. Ich suche den Kurator des Arktischen Museums. Der bin ich. Was führt Sie zu mir? Das Institut für Eskimologie hat mich an Sie verwiesen. Ich habe hier eine Kassette. Ich möchte nicht nur wissen, was darauf gesagt wird, sondern auch, wer der Sprecher ist. Geben Sie mal her. Ich habe das Gefühl, als hätte ich den kräftigen, grauhaarigen Mann, zweifellos grönländischer Herkunft, schon einmal gesehen. Aber mir fällt nicht ein, wo. Der Sprecher ist Mitte 40, um Ang Maxalik herum aufgewachsen. Geringe Schulbildung. Er beschreibt eine Reise übers Eis mit Zugschlitten. Vermutlich ein Robbenfänger, denn er verwendet viele Fachausdrücke. Da er englische Bezeichnungen für die Lokalitäten benutzt und manches wiederholt, spricht er wahrscheinlich mit einem Europäer. Fantastisch. Misstrauen Sie mir. Aber nein, ich staune nur, dass Sie aus dem Band so viel heraushören können. Die Sprache ist ein Hologramm. In jeder Äußerung eines Menschen liegt die Summe seiner sprachlichen Vergangenheit. Aha. Zum Beispiel Sie selbst, Sie sind Mitte 30. In Thule oder nördlich von Thule aufgewachsen. Ein Elternteil oder beide Inuit. Sie sind nach Dänemark gekommen, nachdem Sie sich die grönländische Sprachgrundlage bereits vollständig erworben hatten. Ich gebe mir keine Mühe, meine Bewunderung zu verbergen. Sagen wir, Sie waren zwischen 7 und 11 Jahre alt. Das stimmt, ganz genau. Meine Mutter starb, als ich 7 Jahre war, und mein Vater holte mich nach Dänemark. 5.000 Kronen. Wie bitte? Diese Auskunft kostet 5.000 Kronen. Und eine beglaubigte Transkription des Textes 10.000. Auf seinem Gesicht liegt nicht die Andeutung eines Lächelns. Kann ich eine Rechnung bekommen? Aber bitte sehr. Nicht, dass mir die Rechnung etwas nützen würde. Aber ich will sie mir an die Wand hängen. Als Erinnerung daran, wozu sich die berühmte grönländische Hilfsbereitschaft und die Gleichgültigkeit gegenüber Geld entwickeln können. Für die Transkription brauche ich mindestens eine Woche. Rufen Sie mich nach Neujahr wieder an. Ich blättere ihm das Geld hin. Er schließt die Augen und lauscht mit einem wollüstigen Gesichtsausdruck dem Knistern der Scheine. Wie lernt man das, so viel aus einer Stimme herauszuhören? Ich bin von Haus aus Pastor, ein Beruf, der eine einzigartige Möglichkeit bietet, Menschen zuzuhören. Der Talar ist eine fast perfekte Verkleidung. Deshalb habe ich so lange gebraucht, um den Mann wiederzuerkennen. obwohl es keine 5 Tage her ist, seit ich ihn Jesaja habe begraben sehen. Noch etwas. Seit meinem 12. Lebensjahr bin ich völlig blind. Nein. Ich bewege die Augen nach ihrer Stimme, aber ich sehe nichts. Blindheit schärft das Gehör. Als ich draußen auf dem Kai bin, ziehe ich die Rechnung aus der Tasche. Sie ist tadellos getippt, sogar unterschrieben und abgestempelt. Andreas Fine Licht, Dr. Phil, Professor für arktische Ethnologie. Ich muss stehen bleiben, bis sich der Schock gelegt hat. Er war also bei den Expeditionen nach Gela Alta als Grönland-Experte dabei. Ich überlege, ob ich zurückgehen soll. Aber glücklicherweise ist Jesajas Kassette, die ich bei ihm gelassen habe, nur eine Kopie. Und außerdem, wenn man scheues Wild jagt, kann es zuweilen ganz nützlich sein, wenn man sich sehen lässt und mit dem Gewehrkolben herumfuchtelt. Bei allen Lebewesen sitzen Furcht und Neugierde fast genau an der gleichen Stelle. Heute Abend bleibe ich zu Hause. Meine Gedanken kreisen um die Namen, die ich auf einen Zettel geschrieben habe. Zuoberst Rechtsanwalt David Wing. Als Direktor der Kryolith-Gesellschaft hatte er die Möglichkeit, Schiffe zu chartern und die Kosten zu vertuschen. Einmal im Monat ließ er Jesaja abholen. Wohin? Und wozu? Weiter stehen da die Namen von 2 Professoren. Andreas Fine Licht, Grönland-Experte, und Johannes Leuen, der einem kleinen Jungen nach seinem Tod eine Gewebeprobe entnahm. Alle 3 wissen offenbar Bescheid über irgendetwas, das sich aus Grönland zu holen lohnt. Unter der Flagge der Kryolith-Gesellschaft arrangieren sie eine erste Expedition. Aber irgendetwas geht dabei schief. Es gibt 2 Tote. Nun warten sie 25 Jahre und versuchen es dann noch einmal. Aber wieder geht etwas schief. 5 Männer kommen um. Darunter Jesajas Vater. Und dann stürzt Jesaja vom Dach. Smilla Jaspersen? Ja. Hier spricht Andreas Licht. Ich schlage vor, dass Sie sofort zu mir kommen. Heute Abend noch? Muss das sein? Sie sind doch interessiert, oder? Woher weiß er meinen Namen und meine Telefonnummer? Einen Moment lang bin ich in Versuchung, den Mechaniker mit zum Südhafen zu nehmen. Dann erkenne ich das Gefühl als Schwäche. Ich hinterlasse ihm also einen Zettel. Arktisches Museum, Südhafen, Liegeplatz 126. Melde mich, wenn ich wieder zurück bin, Smilla. Auf dem Schiff ist alles wie am Nachmittag. Bis auf eine Palette mit Kanistern an Deck, an die ich beim Gehen stoße. Nur eine kleine Leselampe brennt auf dem Schreibtisch, hinter dem Andreas Fine Licht sitzt. Er hat den Kopf etwas schiefgelegt und lächelt mich breit an. Sein Stuhl hält er mit beiden Händen unter dem Sitz fest, als wollte er sich selbst aufrecht halten. Guten Abend. Von nahem sehe ich, dass er nicht lächelt, sondern die Zähne bleckt. Er hält auch nicht den Stuhl fest, sondern seine Hände sind mit dünnem Kupferdraht daran gefesselt. Ich überwinde mich und lege die Finger an seine Halsschlagader. Es ist kein Puls mehr zu spüren. Man hat mich eingesperrt. Ohne jede Warnung. Das Licht geht aus. Ich taste nach dem Telefon am Schreibtisch. Die Leitung ist tot. Ich laufe zum Bullauge, schaue hinaus. Das Schiff fährt. Langsam entfernt sich die schwarze Kontur der Mole. Am Kai flackert ein kleiner Funke auf, wie von einer Zigarette. Die Glut steigt, schwebt in einem Bogen zu mir herüber und zieht einen Funkenregen nach sich. Ein Feuerwerkskörper. Von der Mole und vom Wasser schleudert mir ein böser weißer Schein entgegen. Ich bin wie blind und werfe mich zu Boden. Das Feuer entzieht der Luft allen Sauerstoff. Die Kanister auf Deck. Man hat Benzin über das Schiff gekippt. Die Wand zum Maschinenraum platzt weg. Ich schaue in ein Meer aus Feuer. Das Heck ist aufgerissen. Ein offenes Tor. Das Schiff neigt sich. Der Rumpf taucht ins Wasser. Der Stuhl mit der Leiche von Andreas Fine Licht rollt auf mich zu, stürzt ins Wasser. Das Feuer kommt immer näher. Ich habe keine Wahl. Ich springe. Die Kälte nimmt mir den Atem. Bis zum Kai sind es ungefähr 200 Meter. Ich weiß, in Wasser unter 6 Grad überlebt man nur wenige Minuten. Wenn erst die Körpertemperatur auf 30 Grad abfällt, fängt die Gleichgültigkeit an. Dann erfriert man. Nach 100 Metern kann ich die Arme kaum noch strecken. Ich denke an meine Vergangenheit. Es hilft nicht. Ich denke an Jesaja. Es hilft nicht. Ich erinnere mich, dass jemand versucht hat, mich umzubringen. Dass sie jetzt irgendwo dort drüben stehen und sich beglückwünschen. Jetzt haben wir sie. Smilla, die Pappgrönländerin. Dieser Gedanke hilft mir über das letzte Stück. Irgendwann knalle ich mit dem Kopf an einen der Gummireifen, die Mole abschirmen. Ich halte mich fest, krieche auf Händen und Knien glitschige Stufen hinauf. Dann bin ich oben. Gehe die Mole entlang. Langsam. Autoscheinwerfer kommen mir entgegen. Es ist mir egal. Das Auto bleibt stehen. Es ist mir gleichgültig. Etwas hüllt mich ein. Nichts könnte mich weniger interessieren. Dann liege ich in einem Auto. Es ist der alte, klapprige Morris des Mechanikers. Smilla! Smilla, was zum Teufel ist passiert? Halt die Klappe. Halt die Klappe. In seiner Wohnung packt er mich in Wolldecken und gibt mir Schnaps zu trinken. Dann massiert er mich, bis es zu weh tut. Ich weine ziemlich viel. Unter anderem aus Selbstmitleid. Ich erzähle ihm alles. Von der Kassette, von Andreas Fine Licht, von seinem Anruf, von dem Feuer. Er sagt nichts dazu. Das Wasser ist eingelaufen. Du brauchst ein heißes Bad. Du musst warm werden. Ich schlafe in der Wanne ein. Er weckt mich. Wir liegen nebeneinander in seinem Bett und schlafen. Immer ein paar Stunden am Stück. Mir wird erst richtig warm, als es wieder hell wird. Smilla? Bist du wach? Ich will nie aufwachen. Lass mich. Es ist Vormittag, als wir miteinander schlafen. Ich bin wohl noch immer nicht richtig bei mir. Im Radio haben sie den Brand als wichtigste Nachricht gebracht. Und die Zeitungen hatten es auf der ersten Seite. Auf den Fotos sieht man mitten im Hafen 3 verkohlte Masten aus dem Wasser ragen. Über Tote oder Verletzte jedoch kein Wort. Ich rufe Dr. Lagermann im Krankenhaus an. Das Schiff, das im Hafen verbrannt ist, da war ein Mann an Bord. Man muss die Leiche im Wasser gefunden haben. Wirklich? Können Sie sich das Resultat der Obduktion verschaffen? Dafür brauche ich aber ein paar Stunden. Am Nachmittag sitzen wir uns bei ihm zu Hause gegenüber. Ich nehme mein Kopftuch ab und beuge mich vor, damit er die Wunde und die versenkten Haare sehen kann. Waren Sie denn in der Nähe? Ich war an Bord. Und wie haben Sie es angestellt, lebendig davonzukommen? Ich bin ans Ufer geschwommen. Es war nicht vielleicht zufällig Sie, die den Mann umgebracht hat. Er war schon tot, als ich aufs Schiff kam. In meinem Fach bekommt man es ab und zu auch mit Folterungen zu tun. Die Täter müssen zu zweit gewesen sein. Das Opfer war ein älterer Mann, aber kräftig. Zuerst haben sie ihn gefesselt. Dann haben sie ihm Natriumhydroxid ins Ohr getropft. Was ist Natriumhydroxid? Eine stark ätzende Flüssigkeit, teuflisch. Für den Folterer geht es darum, den schwachen Punkt seines Opfers herauszufinden. Das Opfer war blind. Darum haben sie sich auf sein Gehör konzentriert. Verdammt erfinderisch, das muss man ihnen lassen. Ich denke an die Stimme von Andreas Fine Licht am Telefon und an das, was ich für ein ersticktes Lachen hielt. Später, als sie erreicht hatten, was sie von ihm wollten, schlossen sie ihm an jedes Ohr einen Pol an und schalteten den Strom ein. War er... Er war auf der Stelle tot. Schnell, billig, sauber. Das waren Fachleute, verdammt nochmal. Der Mechaniker hat meine Wohnungstür mit Klebeband gesichert. Zwei schmale Streifen über die obere und die untere Türangel geklebt. Mit bloßem Auge kaum zu erkennen. Nur für ein paar Tage, Ismela. Bevor du reingehst, solltest du immer genau kontrollieren, ob sie noch festsitzen. Wenn nicht, dann geh auf keinen Fall rein. Warte so lange, bis ich da bin. Aber am besten, du kommst so wenig wie möglich nach Hause. Wenn du willst, kannst du so lange bei mir wohnen. Er vermeidet es, mich anzusehen. In der vorigen Nacht bin ich aufgewacht, bin still dagelegen und habe ihn mir angesehen. Mund und Nase vibrierten im Schlaf weich, als rieche er an einer Blume oder als wollte er ein Kind küssen. In diesem Augenblick habe ich gespürt, dass ich glücklich bin. Und jetzt will ich, dass es dauert. Er soll auch morgen neben mir liegen. Übermorgen, in einem Jahr. All das drängt es mich, ihm zu sagen. Aber stattdessen sage ich, du meinst, es ist Bewegung in die Sache gekommen. Ja. Du musst gut aufpassen auf dich. 1966 war die erste Expedition. Danach war es 25 Jahre lang still. Dann kam die zweite Expedition. Danach wieder Stille für anderthalb Jahre. Dann kommt Jesaja um. Und dann brennt das Schiff. Vielleicht bereiten Sie wieder eine Expedition vor? Also Leuen, Licht und Wing waren für die beiden ersten Expeditionen zuständig. Irgendetwas haben sie entdeckt. Herausbekommen, dass es da ist, was immer es ist. Aber jetzt sind sie zu alt. Sie können nicht nochmal eine Expedition auf die Beine stellen. Und jemand hat den Kurator, den Licht, umgebracht. Das waren bestimmt nicht Wing oder Leuen. Dahinter steckt jemand anderes. Etwas Größeres, Brutaleres. Wenn eine neue Expedition geplant ist, dann brauchen Sie ein Schiff. Ich habe einen Kollegen, der was von Schiffen versteht. Vielleicht kann ich dich... Ja, bring mich mit ihm zusammen. Ich habe dir nicht erzählt, dass ich im Handelsregister nachgesehen habe. Eine Firma, Geoinform, hält neuerdings bei der Kryolith-Gesellschaft mehr als 40% der Aktien. Sagt dir der Name Torquid etwas? Nein, wieso? Warum sollte er? Hast du eigentlich das Gefühl, dass wir über unser Leben bestimmen, Smilla? Über die Details, ja. Die großen Dinge kommen von selbst. Ich habe Lust, ihm Fragen zu stellen. Warum er mich das gerade jetzt fragt. Und um ein bisschen von all dem zu erfahren, was ich über ihn nicht weiß. Aber ich lasse es. Wen es interessiert, wer mein Vater ist, der kann im dänischen Who is Who nachlesen, dass Moritz Jaspersen mit 30 Chefarzt wurde, Dänemarks ersten Lehrstuhl für Anästhesiologie erhielt und 5 Jahre später das Krankenhaus verließ, um sich, wie es so schön heißt, seiner Privatpraxis zu widmen. Er hat sein Geld verdient, indem er den Großen dieser Welt Spritzen verpasste. Dazwischen fuhr er nach Grönland und lernte dort meine Mutter kennen. Man kann sich eine vage Vorstellung von der weißglühenden Energie zwischen den beiden machen, wenn man bedenkt, dass Moritz Jaspersen tatsächlich mehr als 3 volle Jahre in der windzerzausten Eiswüste blieb, in der es nicht einmal einen Golfplatz gab. Als ich 3 Jahre alt war, ging er zurück nach Kopenhagen. Meine Mutter blieb, wo sie war, und legte weiter ihre Robbennetze aus. Nach ihrem Tod holte er mich nach Dänemark, weil ich das Einzige war, das ihn an das Verlorene erinnern konnte. Heute lebt er mit einer Balletttänzerin zusammen, die 15 Jahre jünger ist als ich. Warum rufst du immer von diesen schrecklichen Telefonzellen aus, Hans Miller? Hat man dir etwa wieder das Telefon gesperrt? Soll ich dafür sorgen, dass es wieder angeschlossen wird? Nein, danke, Moritz. Aber du könntest was anderes für mich tun. Du hast doch einen Pressedienst abonniert, der alle Veröffentlichungen über dich sammelt. Mhm. Ich brauche eine Auskunft über einen Mann namens Turkweed. Könntest du das Material für mich kommen lassen? Turkweed. Weed ist kein häufiger Name. Ich erinnere mich, es gab da mal einen Komponisten, Jonathan Weed. Ich müsste den alten Viktor Halpenfraud anrufen, wenn er noch lebt. Oh ja, tu das bitte. Wir treffen uns morgen Mittag im Savarins, Miller. Und sei ausnahmsweise mal pünktlich. Seitdem ich erwachsen bin, beschränken sich meine Kontakte zu ihm auf gelegentliche Anrufe und Restaurantverabredungen, die meist mit einem Scheck von seiner Seite enden. Er ist großzügig, denn er weiß, dass diese Pipeline seine einzige Verbindungslinie zu meinem Leben ist. Und selbst die fürchtet er zu verlieren. Der Mechaniker hat einen Freund. Er heißt Birgo Lander, ist Reeder und Direktor eines eigenen Schifffahrtkontors. Ich weiß schon, was du sagen möchtest, Schätzchen. Wo ist dein Vater, mein Kleiner? Denn mit dem will ich reden. Aber du irrst dich. Ich werde im nächsten Monat 33. Habe eine Frau und drei Kinder. Seine Jugend verteilte sich auf sämtliche Erziehungsanstalten in Dänemark. Er ist reich, versoffen, noch mehr Legastheniker als der Mechaniker und sieht aus, als könnte er auf Kinderfahrschein fahren, wenn das nicht unnötig wäre, da er einen Jaguar hat. Spezialanfertigung. Die Schiffsbranche gehört zwar zu den diskretesten der Welt, aber wenn jemand versucht, ein Schiff mit 4000 Tonnen zu chartern, das Grönland geeignet ist und das eine Geheimfracht von einem geheimen Ort abholen soll, und wenn eine gute Freundin von Peter Feul an dem Wer und Wie interessiert ist, dann, Schätzchen, bist du bei mir an den Richtigen geraten. Denn Onkel Birgo wird das für dich herauskriegen. Es war alles andere als angenehm, das kannst du mir glauben, Smilla. Ich habe den alten Viktor lange nicht mehr gesprochen. Offenbar hat er mächtig abgebaut. Am Ende des Gesprächs hat er mich einen üblen Geldschneider genannt und den Hörer aufgeknallt. Oh, tut mir leid für dich. Und erinnert er sich an Turkweed? Er war mit dessen Vater zusammen auf dem Konservatorium. Der war damals schon verheiratet, aber verdiente mit seiner Zwölftonmusik natürlich keine einzige Krone. Dann kriegten sie den Jungen, Turk. Der war total vernachlässigt, als Viktor ihn sah. Durchlöcherte Klamotten, rote Augen, kriegte nie ein Fahrrad. Wurde in der Proletenschule des Viertels verprügelt, weil er vor Hunger so schwach war, dass er sich nicht verteidigen konnte. Oh, sehr fürchterlich. Aber sein Vater, immer der große Künstler, der jeden Kompromiss ablehnte. Später gingen die Huits nach Grönland, wo die Frau eine Stelle als Lehrerin bekam. Sie versorgte die Familie, während er für die Eisbären komponierte, Skoll. Auf dich, Moritz. Nach ihrer Rückkehr nach Kopenhagen, Jahre später, besuchte Viktor sie noch einmal. Der Sohn Turk war auch da. Schön wie ein Gott und kalt wie Eis. Eine Art Wissenschaftler. Hatte die gleiche Verbissenheit wie der Vater, wenn auch nicht für die Kunst. Sprach die ganze Zeit nur über Geld. Dauergeschädigt. Der Mechaniker holt mich nach dem Essen mit meinem Vater ab. Als wir zu meiner Wohnung kommen, ist das Klebeband über den Türangeln zerrissen, die Tür unverschlossen. Aus dem Wohnzimmer kommt Licht. Guten Abend, Fräulein Jaspersen. Kommen Sie ruhig auch herein, Herr Voll. Sehr schlau das mit dem Klebeband. Aber ich habe mir erlaubt... Kommissar Raven. Er sitzt an meinem Schreibtisch, das Gesicht aschgrau vor Müdigkeit. Man hat mir gestern Morgen den Fall weggenommen. Wegen seines komplexen Charakters und so weiter. Sind Sie deshalb hier? Möglich. Das Schiff war fast ganz ausgebrannt. Das Telefon muss jedoch aus schwer brennbarem Material gewesen sein. Es hatte ein eingebautes Gedächtnis. Es speichert die zuletzt angerufene Nummer. Und das war Ihre. Ich tippe darauf, dass man Sie sehr bald zu einem Gespräch auf die Polizei bitten wird. War es nicht riskant für Sie, hierher zu kommen? Ich bin durch den Keller ins Haus und werde auf demselben unauffälligen Weg wieder verschwinden. Als Raven gegangen ist, sehe ich, dass er einen Briefumschlag vergessen hat. 4 Fotos sind darin. Ein Bild von Jesajas Spuren im Schnee. Ein durch ein Autofenster hindurch aufgenommenes Foto von mir vor Elsa Lübings Haus. Eine Aufnahme des Mechanikers, auf der er kaum zu erkennen ist. Das stammt noch aus meiner Militärzeit. Die haben das alte Bild vom Militär aufgestöbert. Das 4. Bild ist ein Farbfoto. Es sieht aus wie ein Ferienbild mit Sonne und grünen Palmen. Doch der großgewachsene Mann im Vordergrund trägt unter dem Laborkittel Hemd und Schlips. An das Foto ist ein Zeitungsausschnitt geklammert. Am 7. Oktober 1991 nahm die Polizei in Singapur den Dänen Turk Whit fest, nachdem eine Sekretärin des dänischen Konsulats vom Dach des Gebäudes in den Tod gesprungen war. Augenzeugen hatten den Mann in ihrer Nähe auf dem Dach gesehen. Whit konnte jedoch überzeugend darlegen, dass er vergeblich versucht habe, die Frau von ihrer Verzweiflungstat abzuhalten und wurde wieder freigelassen. Der Anlass zu dem Freitod der jungen Frau soll eine unglückliche Liebesbeziehung gewesen sein. Birgo Lander hat uns ins Casino Örebro bestellt. Also Schätzchen, du siehst heute Abend wirklich unglaublich appetitlich aus. Danke. Hey, hey, Finger weg. Du hast Glück, dass du mein Freund bist, Peter. Birgo nimmt mich am Arm und führt uns durch die Spielsäle. An einem der Roulette-Tische bleibt er stehen. Der da kommt jede Nacht hierher. So lange, bis er sein ganzes Geld verspielt hat. Danach arbeitet er ein halbes Jahr, dann kommt er wieder her und verliert alles. Birgo Lander hat auf niemanden gezeigt, doch ich bin mir ganz sicher, dass er über den Mann links von uns spricht. Seine Hände liegen auf Stapeln farbiger Jetons. Kein Muskel bewegt sich in seinem Gesicht mit den hohen Wangenknochen. Seine ganze Aufmerksamkeit ist auf den Croupier gerichtet. Kapitän Sigmund Lukas. Ein sehr tüchtiger Seemann. Vorige Woche hatte er alles verloren. Musste sich von mir Geld für ein Päckchen Zigaretten und fürs Taxi nach Hause leihen. Na, wenn er blank ist, wessen Geld spielt er dann heute? Mit Onkel Birgos Geld, Schätzchen. Er ist inzwischen so weit, dass er käuflich ist. Wenn die Summe nur hoch genug ist. Ich habe für dich ein Treffen mit ihm arrangiert. Um 11 Uhr wartet er da drüben, in der kleinen Glasveranda. Vor ein paar Wochen kam er wieder. Kapitän Lukas schaut mich kein einziges Mal an, während er spricht. Wollte wissen, wie es im März mit dem Meer nördlich von Gotthard bestellt sei. Verdammt miserabel, sage ich. Packeis, Eislawinen, kalbende Eisberge. Aber er hört gar nicht zu. Weiß alles schon. Was ich glaube, schaffen zu können, fragt er. Was glaubt ihr, Scheckbuch schaffen zu können, sage ich. Hat er irgendeinen Namen angegeben? Eine Firma? Nur das Schiff. Kronos. Ein 4000-Tonner. Liegt im Südhafen. Er hat es gekauft und umbauen lassen. Große Ladebäume. Ein Kran. Ein überdimensionierter Motor. Der vordere Laderaum wurde besonders verstärkt. Fracht? Ich kenne die Ladung nicht. Ausrüstung? Ich musste von der Marine ein ausrangiertes LMC kaufen. Was ist ein LMC? Ein Landungsboot mit flachem Boden, wie es die Amerikaner bei der Invasion in der Normandie benutzt haben. Und die Mannschaft? Kommen alle von ihm. 10 Mann. Ein Filipino als Bootsmann. Was hat er Ihnen als Ziel angegeben? Gar keines. Mir wurde nicht mitgeteilt, wohin wir fahren. Das wird mir erst später gesagt. Zunächst geht's einfach der Nase nach nordwärts. Wann starten Sie? In 2 Tagen. Übermorgen. Ich möchte an Bord. Es fehlt noch eine Stewardess. Fräulein Jaspersen, ich muss mit Ihnen reden. Da steht er. In seinem großen grauen Mantel mit den zu breiten Schultern. Jeden anderen Gast mit weniger Autorität als Kommissar Raven hätte man wohl gezwungen, ihn an der Garderobe zu lassen. Wir gehen in die Halle mit den Spielautomaten, wo Raven eine Rolle mit 20 Kronenstücken aus der Manteltasche nimmt und zu spielen beginnt. Ist mir die Polizei hierher gefolgt? Im Moment bin ich noch privat hier. Aber die Fahndung nach Ihnen ist ausgeschrieben. Die Mitteilung kam vor einer Viertelstunde über Funk. Wenn Sie hier bleiben, sind Sie nur noch wenige Minuten auf freiem Fuß. Wenn Sie sofort gehen, kann ich die Sache vielleicht ein bisschen hinauszögern. Übrigens würde ich gern den Umschlag wiederbekommen, den ich bei Ihnen vergessen habe. Wer ist Turk Witt? Sie haben sein Foto. Turk Witt hat in Chiang Mai gearbeitet. Er ist Mikrobiologe, Spezialist für Strahlungsmutationen. Chiang Mai ist das Zentrum des Heroin-Welthandels. Fast die gesamte Verarbeitung der Opium-Mondpflanzen findet dort statt. Es heißt, Witt hat eine neue Sorte gezüchtet. Doppelt so stark wie irgendein bekanntes Heroin. Und warum sitzt er nicht im Gefängnis? Die großen, Geschickten werden selten bestraft. Und warum haben Sie den Zeitungsausschnitt über seine Verhaftung in Singapur in der Tasche? Das Mädchen, das damals vom Dach stürzte, arbeitete in Wirklichkeit für die internationale Polizei. Ein besonders begabtes Mädchen. Es hieß intern im Ministerium, sie könnte der erste weibliche Polizeidirektor bei uns werden. Jetzt müssen Sie gehen, Fräulein Jaspersen. Schlafen Sie heute Nacht bei irgendeiner Freundin und nehmen Sie sich morgen früh als erstes einen guten Anwalt. Dann sind Sie schnell wieder auf freiem Fuß. Vergessen Sie den Rest. Warum tun Sie das alles, Kommissar Raven? Sagen wir, dass ich unzulänglich untersuchte Todesfälle von kleinen Kindern nicht mag. Da der Mechaniker wie vom Erdboden verschwunden ist, lasse ich mich von Birgolande zur Havnegarde fahren. Warte bitte auf mich. Ich hol mir nur ein paar Sachen. Ich gehe am Hafenrand entlang, bis ich eine Eisscholle finde, die dick genug ist, um mich zu tragen. Von da aus springe ich weiter auf die nächste und so fort. So komme ich vom Kanal her zum Haus. Könnte ja sein, dass sie an der Straßenseite jemanden postiert haben. Eine feine, dünne Schicht Neuschnee ist gefallen. Der Mond scheint nicht. Deshalb dauert es eine Weile, bis ich die Spuren sehe. Jemand ist über die Brücke gekommen und um das Gebäude herumgegangen. Die Spuren führen unter das Schutzdach vor mir, aber nicht wieder fort. Und dann spüre ich ihn. Kein Laut, kein Geruch. Es ist nichts zu sehen. Doch durch die Spuren entsteht in mir eine Resonanz für seine Anwesenheit und die Gewissheit einer äußersten Gefahr. In einem einzigen langen inneren Heulton erzählt mir mein Gefühl, dass da einer auf mich wartet. 20 Minuten vergehen in völliger Lautlosigkeit. Einen Moment lang schließe ich die Augen, weil die Kälte sie zum Tränen gebracht hat. Als ich sie wieder aufmache, hat sich ein Schatten unter dem Schutzdach losgelöst und bewegt sich fort. Eine hohe Gestalt, ein schneller, gleitender Gang und über dem Kopf etwas Weißes, wie ein Heiligenschein oder eine Krone. Ich gehe durch den Keller zur Treppe und hinauf zu meiner Wohnung. Das Klebeband ist unberührt. Ohne Licht zu machen, packe ich die notwendigsten Sachen in eine Tasche, dann nehme ich einen kurzen, wortlosen Abschied von meinem Zuhause. Selbstverständlich muss ich es klingeln lassen. Ich darf nicht abheben. Aber ich kann nicht anders. Smilla Jaspersen? Ich habe die Stimme noch nie gehört, aber ich weiß, dass sie einem Menschen gehört, der noch vor ein paar Augenblicken dicht neben mir gestanden hat. Smilla? Ich weiß, du bist da. Smilla. Ich werfe den Hörer hin. Nicht auf die Gabel, sondern einfach auf den Tisch. Ich will mein Leben so teuer wie möglich verkaufen. Ich stürze zur Tür hinaus, renne die Treppe hinunter, werfe mich neben Birgolanda ins Auto und drücke mich heftig an ihn. Das ist ja vielversprechend. Nur weiter so, Schätzchen. Nur ausnahmsweise. Lass es dir nicht zu Kopf steigen. Zwei Tage später bringt mich Moritz abends im Auto zum Wasserskiclub. Er hat mir keine Fragen gestellt, als ich plötzlich bei ihm auftauchte und bei ihm wohnen wollte. Ich habe ihm nur erzählt, dass die Polizei nach mir fahndet und dass ich nicht die Absicht habe, mich zu stellen. Er verabscheut Gesetzwidrigkeiten, doch er senkt den Kopf und fügt sich. Er versucht, seine Schuld bei mir abzutragen, indem er für mich lügt. Die Schuld ist 30 Jahre alt und bodenlos. Du gehst wieder fort, Smilla. Ja, Moritz. Es kommt mir vor wie all die Male, wenn du weggelaufen bist. Aber ich bin inzwischen zu alt, um dich wieder nach Hause zu holen. Vielleicht war es immer schon falsch. Zum ersten Mal durchfährt mich der Gedanke, dass er irgendwann in vielleicht nicht allzu ferner Zeit sterben wird. Ich möchte dich nicht gehen lassen, Smilla. Kommst du wieder zurück? Danke, dass du mich gefahren hast, Moritz. Pass auf dich auf. Birgo Lande erwartet mich beim Wasserskiclub mit seinem Boot. Es ist dir also ernst, Schätzchen. Du willst wirklich auf die Kronos? Ja. Ich versuche nicht, ihm etwas zu erklären. Was sollte ich auch sagen? Manchmal fallen im Leben die schicksalhaften Entscheidungen mit einer nahezu gleichgültigen Leichtigkeit. Erzähl mir, woher du Peter Foyl kennst. Er wollte es mir nicht verraten. Vermutlich, weil er dabei zu gut wegkommt. Wir waren zusammen bei der Marine, bei den Froschmännern. Wir waren Anfang 20. Ja, als denkender Mensch muss man in diesem Alter sein, um sich so einen Scheiß gefallen zu lassen. Bei einer Übung in Grönland mussten wir unter Eis tauchen und ich verlor die Sicherheitsleine. Ich spürte nur noch, wie mich die Strömung nach unten riss. Später haben sie mir erzählt, dass Foyl es gesehen, einen Bleigürtel gepackt hat und ohne Sauerstoffflaschen ins Wasser gesprungen ist. Er hat mich aus 12 Meter Tiefe hochgezogen. Auf dem ganzen Weg zurück an Land hat er mich künstlich beatmet. Mein Leben ist nicht viel wert, aber was es wert ist, das schulde ich Peter Foyl. Er ist verschwunden. Ich habe ihn zuletzt an dem Abend im Casino gesehen. Ich habe gestern und vorgestern immer wieder bei ihm angerufen. Am Telefon hat sich jemand anders gemeldet. Und die Autowerkstatt, von der er behauptet, dass er manchmal dort arbeitet, die existiert gar nicht. Vergiss ihn, Schätzchen, vergiss ihn. Das mussten wir anderen auch. Da sind wir. Weißt du genau, was du tust, Smilla? Willst du nicht doch lieber wieder mit mir zurückkommen? Die Sache ist nur die. Ich habe nichts, wofür sich das Zurückkommen sonderlich lohnt. Ein Zusammenbruch kommt manchmal ganz sacht, als Resignation. Vielleicht macht es die Mischung aus Einsamkeit und Angst hier an Bord. Jedenfalls, es ist soweit. Diesmal werde ich endgültig aufgeben. Seit 6 Tagen bin ich auf dem Schiff. Zusammen mit Leuten, denen ich jede Schurkerei zutraue und die mich hassen. Offenbar hält man mich für einen Polizeispitzel, den jeder von der Mannschaft mit gutem Grund zu fürchten hat. Ich dachte immer, Grönländer hätten kurze Beine, würden wie die Schweine ficken und nur arbeiten, wenn sie Hunger haben. In Grönland sagt man, die Filipinos sind ein Volk von faulen kleinen Zuhältern, die man auf See nur gebrauchen kann, weil sie nicht mehr als einen Dollar die Stunde kriegen. Ich war mal in Manila im Gefängnis. Dort habe ich herausbekommen, wie schlecht ich Polizisten vertrage. Also passen Sie lieber auf, was Sie sagen, Fräulein Jaspersen. Nein, ich bin keine Heldin. Ich will nur noch raus aus dieser Situation. Ich werde abhauen von der Kronos, selbst wenn ich nicht rausgekriegt habe, was hinter der Fahrt steckt. Und die letzte, einzige Gelegenheit ist jetzt. Heute Nacht, wenn wir an der Ölinsel Greenland Star festmachen. 20 Seemeilen vor der Küste von Grönland. Greenland Star ist ein großes, schwimmendes Pontonsystem. Eine ausgestorbene, künstliche Stadt unter einem leeren Himmel. Mit Wellblechbaracken, Bohrtürmen und einem Hubschrauberlandeplatz. Hatten Sie etwa gehofft, hier an Land gehen zu können, Jaspersen? Das ist strengstens untersagt. Feuer- und Sabotagegefahr. Ganz plötzlich ist der Kapitän neben mir auf Deck aufgetaucht. Hier sollen angeblich 1 Milliarde Liter Öl liegen. Nein, natürlich wollte ich nicht an Land gehen. Auch nicht, wenn das Ihre einzige Chance wäre? Er will etwas von mir. Wenn das hier die Endstation wäre? Seit dem Tag, an dem ich an Bord gekommen bin, hat er nicht mehr mit mir geredet. Wenn jetzt nur noch die Heimreise bliebe. Jetzt will er wissen, wie viel ich weiß. Ich glaube nicht, dass das hier unsere Endstation ist. Wir laden nicht, wir löschen nicht. Das hier ist nur ein Halteplatz. Wir warten auf irgendetwas. Sie raten? Nein. Ich weiß, wo wir hinwollen. Erzählen Sie. Zur Insel Gela Alta. Gela Alta? Ich habe davon gehört. Ein Vogelreservat. Aber zu schlechtes Wetter, selbst für Vögel. Unmöglich dort zu ankern, verboten an Land zu gehen. Auf der ganzen Welt gibt es keinen vernünftigen Grund, um dorthin zu fahren. Trotzdem wette ich, dass wir genau dorthin fahren. Ich bin nicht sicher, ob Sie in der Lage sind, Wetten einzugehen, Jaspersen. Er geht zur Kommandobrücke hinauf. Ich bin wieder allein an Deck. Vielleicht 200 Meter auf dem hell angestrahlten Kai muss ich schaffen. Danach, da sehe ich etwas. Eine Gestalt kommt auf die Kronos zu. Also hatte ich recht. Wir haben hier auf einen neuen Passagier gewartet. Er trägt einen kleinen Koffer. Doch nicht der Koffer ist klein, sondern die Person ist groß. Auf die Entfernung sehe ich nicht gut, aber das ist fürs Erkennen noch nicht notwendig. Im Grunde habe ich es die ganze Zeit über gewusst. Es ist der Mechaniker. Wir fahren wieder. Unsere Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt etwa 18 Knoten. Das bedeutet, dass wir in ungefähr 12 Stunden da sind, wenn wir auf dem Weg nach Gela Alta sind. Ich muss also unbedingt diese Nacht nutzen. Ich schleiche hinauf zum für die Mannschaft verbotenen Passagierdeck, zu der Kajüte, in die jetzt der Mechaniker eingezogen ist. Smiller. Sein Gesichtsausdruck verändert sich kaum, aber er ist wie gelähmt. Er hat also nicht gewusst, dass ich an Bord bin. Hier bist du. Hier. Ausgerechnet. Wir sitzen in seiner Kajüte auf dem Bett, eng zusammen, mit einem Abgrund zwischen uns. Weißt du, was hier vorgeht? Ja, das meiste. Kannst du es mir erzählen? Nein, das kann ich nicht. Bis vor ein paar Stunden, als ich ihn über den Kai kommen sah, habe ich geglaubt, wir hätten gewisse Augenblicke einer schweigenden Zusammengehörigkeit geteilt. Jetzt sehe ich ein, dass wir einander immer fremd gewesen sind. Dann erzähle ich dir etwas. Ich konfrontiere ihn mit dem, was ich in diesen 6 Tagen auf dem Schiff herausgefunden habe. Turk weiß nichts davon. Das hätte er niemals zugelassen. Turk? Turk Reed. Er ist also dein Freund. Bist du von der Polizei, Smiller? Nein. Bist du von einer anderen Firma? Nein. Hast du die ganze Zeit über Bescheid gewusst? Nein. Weißt du es jetzt? Ich habe eine Idee. Dann küsse ich ihn. Er legt sich auf mich. Der Boden unter uns muss kalt sein. Doch wir spüren es nicht. Er ist vielleicht 40, sehr groß, sein Haar fast metallisch weiß und hinten am Kopf zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Turk Witt. Jaspersen. Noch nie hat mir ein Mensch solche Furcht eingejagt wie er. Man hat sie mehrmals beobachtet, wie sie nachts auf dem Schiff herumschnüffelten und sich Zutritt zu Dingen verschafften, die sie nichts angehen. Weshalb? Ich bin es gewöhnt, mich frei zu bewegen. Diese Fahrt hier wurde streng geheim gehalten. Für wen arbeiten Sie? Wir wissen beide zu viel über den anderen, als dass ein Herumreden möglich wäre. Der Bootsmann meint für die Polizei. Nein. Warum tun Sie das alles? Weil ich in der Schuld stehe bei jemandem, den ich geliebt habe. Weil ich begreifen will, warum ein Kind gestorben ist. Wissen Sie, was ich auf Gela Alta will? In diesem Ich liegt ein Moment großer Aufrichtigkeit. Die ganze aufwendige Maschinerie bewegt sich allein um seinetwillen. Irgendwie sind wir alle hier, weil er es gewollt und durchgesetzt hat. Wir werden dort etwas holen. Etwas so Schweres, dass man ein Schiff von der Größe der Kronos braucht. Sie stehen von nun an unter Arrest, Jaspersen. Es muss Nacht sein. Die Kronos ist auf dem Weg ins Eis. Ich spüre es, als ob ich darauf stünde. Die Tür wird leise aufgeschlossen und der Mechaniker kommt herein. Du musst etwas essen. Nee, ich kann nicht. Du bist selbst auf Expedition gewesen, Smilla. Du weißt, dass ein Punkt kommt, wo man sie laufen lassen muss. Wo man nicht mehr dagegen arbeiten kann. Irgendwie hat es eine kalte, elegante Konsequenz, dass er nichts bereut. Sobald sich die Gelegenheit bietet, werde ich ihn mit einem Tritt aus meinem Leben hinaus befördern. Im Augenblick aber ist er meine letzte, zarte, unmögliche Chance. Lass mich raus hier. Ich muss dir etwas zeigen. Du haust nicht ab. Wo sollte ich denn hingehen? Komm mit. Auf dem Weg zum Unterdeck begegnen wir niemandem. Ich setze alles auf meinen Instinkt. Darauf, dass das, was mir bei meinen Abmessungen der Kronos in den letzten Tagen als merkwürdig und unstimmig aufgefallen ist, tatsächlich seinen Grund hat. Und es hat seinen Grund. In einem Hohlraum, der durch eine versetzte Wand entstanden ist, steht ein Kühlschrank, das Schloss fest zugeschraubt. Der Mechaniker braucht nur 5 Minuten, um die Rückwand zu entfernen. Reispakete? Nein, das ist kein Reis. Ein klumpiges Pulver rieselt in meiner Hand. Das ist Mayam. Mayam entsteht bei der Verarbeitung von Rohopium zu Heroin. Es ist ölhaltig und deshalb muss es im Kühlschrank gelagert werden. Dein Freund Whit hat es entwickelt. Was? Der Kommissar Raven hat mir davon erzählt. Wahrscheinlich werden wir auf dem Rückweg irgendeinen Hafen anlaufen. Smilla, Smilla. Als Kind hatte ich so einen Raupenpanzer zum Aufziehen. Der war nicht aufzuhalten, er fuhr über alles drüber, senkrecht hinauf, hinunter, fand immer einen Weg. Du bist genauso, Smilla. Du hättest in Kopenhagen bleiben sollen, aber plötzlich bist du an Bord. Man sperrt dich ein, das war meine Idee. Ach. Ja, weil das das Sicherste für dich ist. Und dann bist du plötzlich wieder draußen. Du bist genauso ein Panzer, Smilla. Als ich klein war, hatte ich einen Teddybären. Erst gingen ihm die Haare aus und dann bekam er ein Loch und die Füllung rieselte heraus. Und schließlich war er innen leer. Du bist auch so ein Teddybär, Peter Feul. Wir sitzen in seiner Kajüte nebeneinander auf dem Bett. Er trinkt. Als er die Flasche in eine Schublade schieben will, sehe ich dort einen kleinen Revolver liegen. Augenblick, ich möchte auch was trinken. Oh, Entschuldigung. Holst du mir ein Glas? Natürlich. Und erzähl mir, hinter was ihr her seid. Das ist eine Art Stein. Ein Meteorit. Er hat sich in einer Klippe unter dem Eis verkeilt, aber wir werden ihn rausholen. Turk sagt, es ist der größte Meteor aller Zeiten. 1991 haben sie ein paar Stücke abgeschnitten. Turk sagt, es sind Diamanten drin und Substanzen, die es auf der Erde nicht gibt. Und was hat der Meteor mit Jesaja zu tun? Jesaja war 1991 bei der Expedition dabei. Mit seinem Vater. Er ist in Nuuk vom Schiff abgehauen. Sie mussten ihn zurücklassen. Loyen hat ihn später gefunden und nach Hause geschickt. Und du? Was wolltest du von ihm? Auf dem Dach? Als er versteht, was ich meine, verschließt sich sein Gesicht und wird sehr hart. Ich war nicht auf dem Dach. Ich habe ihn nicht angefasst, Smilla. Ich mochte Jesaja, wie ich noch nie zuvor. Turk wusste, dass Jesaja was mitgenommen hat. Eine Kassette mit der genauen Routenbeschreibung. Von einem Eskimo, der schon 1966 dabei gewesen war. Der Gletscher hatte sich inzwischen verschoben. 14 Tage lang suchten sie vergeblich. Du hast die Kassette gefunden. Und deine Aufgabe war, ihn in Kopenhagen im Auge zu behalten. Deshalb hast du im gleichen Haus wie Jesaja gewohnt. Wing hat mich angestellt. Ich war arbeitslos, hatte keine Wohnung. Ich hoffe nur, es war viel Geld, was sie dir dafür bezahlt haben. Jetzt sehe ich ihn, wie er ist. Sehe seine Schwere, seine Einfältigkeit, seine Gier nach Reichtum, sein Bedürfnis nach einer Autorität, seine Gefährlichkeit. Und ich sehe, dass er noch immer meine einzige Chance ist. Sollst du bei dem Stein tauchen? Ja. Er liegt in einem Schmelzwassersee, sagt Turk. Das ist nicht möglich. Geler Alta ist ein kalter Gletscher. Da kann sich nicht ein Tropfen Wasser in flüssiger Form bilden. Da gibt es nur Eis. Er zuckt die Achseln. Was ich gesagt habe, beunruhigt ihn nicht. Vermutlich begreift er es gar nicht. Es könnte höchstens sein, dass der Stein Wärme abgibt. Energie, eine Form von Radioaktivität. Oder aber... Weißt du, dass sie den vorderen Laderaum der Kronos mit einer Sauerstoffzufuhr und Druckluftausgleich ausgestattet haben? Nein. Mir ist der Gedanke gekommen, Turk Whit könnte vielleicht meinen, dass der Stein, den ihr holen wollt, lebendig ist. Er schüttelt den Kopf. Er will es nicht glauben. Er ist ja auf Schatzsuche, auf dem Weg zu den Diamanten, die ihn reich machen sollen. Ich denke daran, seitdem ich weiß, dass Loyen die Biopsie an Jesaja gemacht hat. Vermutlich hat er ihn vorher schon regelmäßig jeden Monat untersucht. Er wollte wissen, ob Jesaja vielleicht infiziert war. Warum hat Turk mir das denn nicht erzählt? Jesajas Vater ist getaucht und kam dabei ums Leben. Jetzt sollst du tauchen. Es ist doch klar, dass du der Letzte bist, der etwas erfahren darf. Das ist unmöglich, Miller. Turk ist mein Freund. Er würde nie... Ich nutze seine Panik und Ratlosigkeit aus, um ihn dazu zu bringen, dass er mir telefonieren hilft. Ohne gesehen zu werden, kommen wir in den Funkraum. Ich schreibe ihm Ravens Privatnummer auf einen Zettel. Es ist hoffnungslos, Miller. Bei diesem Wetter, bei diesem Abstand zur Küste. Peter Foyle, versuch es. Bitte. Endlich klingelt weit weg in einem anderen Teil der Welt ein Telefon. In Dänemark muss es jetzt gegen 5 Uhr morgens sein. Ja, hier Raven. Ich bin es, Miller. Ein andermal. Sie müssen mir zuhören. Ich will darüber sprechen, was auf den Dächern so vor sich geht. In Kopenhagen und in Singapur. Ich höre seinen Atem so deutlich, als wäre er hier im Raum. Ein Junge kommt von der Schule nach Hause. Er erkennt den Mann sofort, der auf ihn wartet. Sie haben ja mehrere Wochen zusammen verbracht. Aber nicht deshalb erinnert er sich an ihn. Er erinnert sich an den Tag, an dem er seinen Vater hat sterben sehen. Vielleicht hat er gesehen, wie der Mann die Taucher ins Wasser zurückgezwungen hat, obwohl einer von ihnen umgekommen war. Jedenfalls sieht der Junge keinen Menschen vor sich, sondern nur eine überwältigende Bedrohung. Sie raten. Wo sind Sie? Der Junge rennt los, am Haus entlang, zu den Speicherhäusern. Er klettert über das Gerüst aufs Dach. Er weiß, was hinter ihm ist. Er weiß, dass er sterben muss. Dieses Gefühl ist stärker als seine Höhenangst. Er läuft an der Dachkante entlang. Der Mann folgt ihm bis zum Rand des Schnees. Er will keine Spuren hinterlassen. Vielleicht wird ihm erst jetzt seine Absicht bewusst. Ein für allemal die Möglichkeit auszuschalten, dass der Junge erzählt, was er in einer Gletscherhöhle irgendwo in Grönland gesehen hat. Sie raten! Der Mann wartet. Als ob er wüsste, dass allein seine Anwesenheit ausreicht. Seine Silhouette am Himmel. Wie in Singapur. Bei der dänischen Polizistin. Hat das dort gereicht, Raven? Oder hat er sie gestoßen, weil da kein Schnee war, der seine Spuren festhalten konnte? Er hat sie gestoßen. Sie war ihm auf der Spur. Er saß im Zentrum des Heroinschmuggels. Die Polizistin war meine Tochter. Sind Sie jetzt zufrieden, Fräulein Miller? Der Mechaniker hat meinem Gespräch mit Raven zugehört, ohne eine Reaktion zu zeigen. Jetzt bringt er mich in den Sanitätsraum zurück. Einen Augenblick lang bleibt er noch an der Tür stehen. Sein Gesicht ist ganz weiß und straff. Wenn wir fertig sind, bringe ich Whit um. Es gibt einen Schlaf, der schlimmer ist als Schlaflosigkeit. Ich wache auf, zerschlagen und angespannt. Die Kronos liegt still. Ich schaue durchs Fenster. Da ist sie, die Insel. So schmal und so hoch, dass sie sich wie ein Turm aus dem gefrorenen Meer erhebt. Gela Alta. Ich habe das Gefühl, den Weg zu Ende gegangen zu sein. Weiterzugehen, das kann man von keinem Menschen verlangen. Da höre ich, wie ein Boot ins Wasser gelassen wird und sich entfernt. Legen Sie die Waffe weg, Jaspersen. Ich ziele mit dem Revolver des Mechanikers genau auf seinen Kopf. Wied hat recht, Sie sind krank. Wer ist an Land gegangen? Nur Wied und der neue Passagier. Mit Sauerstoffflaschen. Ich will auf die Insel. Tun Sie es nicht, Jaspersen. Der Arrest ist Ihre Sicherheit. Ich habe nichts zu verlieren. Und wo wollen Sie danach hingehen? Wenn es ein Danach für Sie gibt. Er zeigt auf das Deck, auf das offene Wasser. Mein Problem. Gut, Jaspersen. Feel free. Das Eis trägt. Die letzten 10 Meter muss ich auf dem Bauch robben. Als sie ankamen, hat eine dünne Schicht Neuschnee gelegen. Die Spuren des Zugschlittens sind sehr deutlich. Es ist, als sei ich wieder ein Kind. Wir müssen irgendwo hin. Die Reise ist lang gewesen. Ich fange an zu stolpern. Jeder Schritt ist eine Aufgabe, die gelöst werden muss. Nach und nach kommen Halluzinationen. Bruchstücke von Gesprächen. Ich sage etwas zu Jesaja. Er antwortet mir. Smilla? Ich bin einen Meter entfernt an Wied vorbeigegangen, ohne ihn zu sehen. Er ist allein und er hat auf mich gewartet. Ich wusste, dass du kommst. Aber ich wusste nicht, wann. Warum das Feuer auf dem Schiff? Warum der Tod von Andreas Fienelicht? Er hat versucht, Geld von mir zu erpressen, als er die Kassette von dir hatte. Ich musste etwas tun. Dass du mit hineingezogen worden bist, war ein Fehler. Er gibt mir das Ende des Seils und geht voran. Seine Bewegungen sind methodisch, doch das Eis verleiht ihnen etwas Tastendes, wie bei allen Europäern. Plötzlich bleibt er stehen. Gleich wirst du den Meteoriten sehen. Loyen hat ihn entdeckt. 1966 ist er zurückgekommen. Er und Wing und Andreas Fienelicht. Aber sie wussten zu wenig, um die technischen Probleme zu lösen. 1991 war ich dann dabei. Wieder mussten wir umkehren. Wie kam es zu den Toten bei den beiden Expeditionen? Ich habe die Röntgenaufnahmen von 1966 gesehen. Die hellen Streifen in den inneren Organen. Einen Moment lang schwankt er, als hätte ich ihn geschlagen. Du würdest mir wohl nicht erzählen, woher du das weißt. Ich habe es gewusst. Du und ich, wir hätten etwas voneinander haben können. Als ich dich angerufen habe in der Nacht damals, das war einfach impulsiv. Ich verlasse mich immer auf meine Intuition. Ich wusste, dass du den Hörer abnehmen würdest. Ich habe dich gespürt. Und ich hätte sagen können, komm rüber zu uns. Wärst du gekommen? Nein. Nun gut. Ich werde dir sagen, was du auf den Röntgenaufnahmen gesehen hast. Es ist der Polarwurm, Dranunculus borealis, einer der bestangepassten Parasiten der Welt. Der kommt beim Menschen eigentlich nicht vor, denn das menschliche Immunsystem macht ihn unschädlich. Aber der Wurm, der in diesem Stein hier lebt, ist anders. Die Eskimos der Expedition von 1966, fast gleichzeitig sind sie gestorben, innerhalb einer Stunde. Loyen hat sie obduziert und in den Leichen den Wurm entdeckt. Er dringt millionenfach in das Herz oder in die Leber ein und der Körper reagiert schockartig. Man stirbt auf der Stelle. Es gibt keine Rettung. Und Jesaja? Weshalb hat Loyen ihn immer wieder untersucht? Der Junge ist ins Wasser gesprungen. Sein Vater brach bereits an der Wasseroberfläche zusammen. Er wollte zu ihm. Loyen wollte ihn unter Aufsicht behalten. Bei ihm saß der Wurm subkutan, nicht in den Gedärmen. Er spürte ihn nicht. Er befestigt eine Lampe an seiner Stirn und geht voraus in einen Tunnel, der von einer der früheren Expeditionen stammen muss. Ich folge ihm. Der Eingang zum Ende ist immer ein Tunnel. Wie wollt ihr den Stein aus der Höhle herauskriegen? Wir sprengen ihn frei. Und was passiert, wenn der Wurm entkommt? Wir kapseln den Stein ein. Was versprechen Sie sich überhaupt davon? Geld. Berühmtheit. Nein, Wirt ist nicht nur Eis. Mehr Geld. Dahinter ist Leidenschaft. Der Stein, die Wärme und der Wurm. Eine kranke, verzerrte Machtgier. Das wird die größte wissenschaftliche Sensation des Jahrhunderts. Nicht blutleere Zahlen auf einem Stück Papier. Etwas Handgreifliches, von dem man Stücke abschneiden und sie verkaufen kann. Von dem man Bilder und Filme machen kann. Sie können den Wurm nicht einfach in einem dicht bevölkerten Teil der Welt bringen. Sie könnten eine Katastrophe auslösen. Der Tod ist immer Verschwendung. Zuweilen ist er aber das Einzige, was die Menschen wachrüttelt. Furcht und Hoffnung, das wird der Stein von Gela Alta in der Welt freisetzen. Wir sind im Tunnel ungefähr 20 Meter abgestiegen. Jetzt öffnet sich eine kathedralenartige Höhle mit mehr und größeren Eiszapfen, als ich sie je in meinem Leben gesehen habe. Darunter der See und in seiner Mitte der Stein. Riesig, schwarz, bewegungslos. Eine auf ein Stativ aufmontierte Lampe brennt. Der Mechaniker steht in einem grotesken gelben Anzug bis zu den Knien im Wasser. Smilla, ich tauche nur dieses eine Mal. Das ist notwendig für die Arbeit morgen. Es wird kein Morgen geben! Frag doch Quint! Der Mechaniker dreht sich zu Viet um. Viet bückt sich. Aus seinem Rucksack holt er ein Rohr von der Größe eines zusammengerollten Regenschirms. Ich spüre, was in ihm vorgeht, als sei er ein Teil von mir. Die Notwendigkeit, dass er einen Entschluss treffen muss. Auch der Mechaniker wird nicht zurückkommen. Viet wird ihn tauchen lassen, um die Sprengladung zu setzen, und danach wird er aufhören zu existieren. Kapitän Lukas weiß von dem Kühlschrank mit dem Heroin, Viet. Und Kommissar Raven, dessen Tochter Sie in Singapur umgebracht haben, weiß alles über Jesajas Tod. Sie werden lebenslänglich kriegen, Viet. Er bringt senkrecht auf dem Lauf ein langes Magazin an und entfernt eine Sicherung. Er legt auf mich an. Auch wenn man dir Arme und Beine ausreißen würde, würdest du noch irgendwie treten, wie? Da bewegt sich der Mechaniker. Weil er aus dem Wasser kommt, sieht er einen kurzen Moment aus wie ein großer Fisch, der über Land springt. Der eine gelbe Fausthandschuh liegt auf Witz Schulter, der andere presst sich um seinen Kiefer. Viet lässt die Waffe fallen und tritt zu. Die gelbe Gestalt wankt und geht in die Knie. Viet läuft los, den Eisbruch hinunter. Ich folge ihm, laufe wie auf einer geraden Straße. Ich will ihn vom Motorboot abschneiden. Er läuft zu weit rechts. Als er instinktiv korrigiert, liegt das Boot 200 Meter hinter uns. Er merkt, er hat die Orientierung verloren. Seine Kräfte verbrauchen sich. Er bewegt sich auf das offene Wasser zu, dorthin, wo die Strömung das Eis unterhöhlt hat, sodass es dünn ist wie eine Haut. Von unten presst sich ein Gesicht gegen die Eishaut. Es ist das von Jesaja. Ich meine, ihn rufen zu hören. Viet, Viet. Zieht Jesaja ihn zu sich hinab? Oder bin ich es, die auf Viets andere Seite läuft, um ihn dadurch auf das dünne Eis hinauszudrängen? Vielleicht gibt das Eis unter ihm gleich nach. Oder er wechselt die Richtung und läuft wieder nach rechts über den Gletscher. Heute Nacht wird die Temperatur weiter sinken. Und ich spüre, es wird ein Schneesturm kommen. Viet wird nur noch ein paar Stunden leben. Das Eis kann man nicht besiegen. Smilla! Smilla! Hinter uns ist noch immer der Stein. Sein Rätsel. sind die Fragen, die er ausgelöst hat. Und da ist der Mechaniker. Smilla! Warte auf mich! Sie werden kommen und zu mir sagen, erzähl uns, damit wir verstehen und den Fall abschließen können. Sie irren sich. Nur was man nicht versteht, kann man abschließen. Die Entscheidung bleibt offen. Fräulein Smillas Gespür für Schnee. Nach dem gleichnamigen Roman von Peter Hoeg. Aus dem Dänischen von Monika Wesemann. Hörspielbearbeitung Valerie Stiegele. Die Personen und ihre Sprecher waren Smilla, Christa Posch. Der Mechaniker, Matthias Habich. Elsa Lübing, Rosemarie Fendel. Kommissar Raven, Rolf Schult. Moritz Jasperson, Jürgen Thurmann. Türk Wied, Hans-Peter Halwachs. Dr. Lagermann, Berthold Tötzke. Andreas Fiene-Licht, Peter Fricke. Professor Leuen, Lothar Blumhagen. Birgo Lander, Walter Renneisen. Kommissar Telling, Heinz Meyer. Kapitän Lukas, Dieter Eppler. Jesaja, Holger Rapp. Angestellter, Markus Hoffmann. Ein philippinischer Bootsmann, Andreas Cerda. Ton, Roland Seiler. Schnitt, Regina Kraus. Regieassistenz, Stefan Klavitter. Musik, Peter Zwetkow. Regie, Hermann Naber. Produktion, Südwestfunk, Norddeutscher Rundfunk, 1995.